Nicht jeder von uns kann wie Ranajit Gupta den Weg eines Profimusikers beschreiten. Können wir aus dem Westen dennoch als Musikliebhaber der indisch-klassischen Musik in den Genuss dieser Musikpädagogik gelangen und vielleicht sogar den musiktherapeutischen Effekt nutzen, wie er sich gleichermaßen für den aktiv Musizierenden darstellt? Gupta wurde vom indischen Ministerium für Kultur als Dozent für die Musikausbildung beauftragt. Im Jahre 1994 wurde er nach Deutschland an die Musikhochschule Hamburg entsandt und war damit der jüngste Inder, der an einer Universität in Übersee Unterricht zur indisch-klassischen Musik gab. Ranajit Gupta zu seinen Unterrichtsmethoden, die er für die Vermittlung der indischen Klassik für seine Studenten selbst anwendet, mit nationalem Bezug in seinem Heimatland Indien und international in Workshops. In India, like I did with my guru, we went with my guru to his concerts all over India and stayed with him. And I am also organizing little trips to outside the city of Kolkata with my students, stay there with all my students and give them lessons whole day and then practicing with them together. Because in that way, he learns not only the notes, but a lot of things which is related to musical performing. In Indien begleitet der Schüler den Lehrer zu seinen Konzerten und verbringt die ganze Zeit mit ihm. So hatte auch ich es mit meinem Lehrer erfahren. Auch ich organisiere mit meinen Schülern kleine Abstecher außerhalb der City von Kolkata, verbringe meine Zeit mit all meinen Studenten, unterrichte sie den ganzen Tag und wir musizieren gemeinsam. Auf diese Art und Weise erlernt ein Musikstudent nicht nur die Noten, sondern auch andere wichtige Dinge, die für eine Musikdarbietung von Bedeutung sind. Viele der Studenten sind zunächst nicht daran interessiert, vor Publikum zu spielen. Sie wollen nur lernen und für sich üben. Aber es ist auch von Bedeutung, ihnen den richtigen Weg zu vermitteln, dieses Ziel zu erreichen, die Bühnenpräsenz. Und was dabei zu beachten ist, zum Beispiel, wie man sich mit anderen Musikern, einem Tabla-Spieler, verständigt. Einige meiner Studenten erlernen den Ingenieurberuf, andere Informatik. Einige absolvieren auch ein Medizinstudium. Für sie ist es außerhalb ihrer geregelten Zeit sehr schwierig, mich über Jahre zu begleiten. So nehmen wir eine Auszeit an einem Wochenende oder verbringen einige Wochen zusammen, ziehen uns zurück ohne Internet, kein Telefon, ohne jegliche Ablenkung von außen. I think and internationally? Internationally, you know, I have given workshops at the Berlin, Indian Cultural Center Berlin. International gebe ich Workshops am Indischen Kulturzentrum in Berlin, das dem ICCR, Indian Council for Cultural Relations, angeschlossen ist. Das ICCR ist dem Außenministerium Indiens unterstellt. Das ICCR besitzt verschiedene Schulen und Zentren auf der ganzen Welt. Ich wurde als Musiker eingeladen, hier Unterricht zu geben. Noch heute habe ich eine Vielzahl von Studenten in München oder anderen Teilen Deutschlands und in der ganzen Welt. Auf meinen Konzertreisen bin ich normalerweise am Wochenende ausgebucht. So versuchen wir, den Fokus auf den Unterricht während der Woche zu legen. So werde ich auch morgen für meine Studenten in Berlin Unterricht geben. Die Winterzeit verbringe ich immer in Indien, wegen des Klimas und für die großen indischen Musikfestivals. Ich lade meine Studenten in mein Haus nach Indien ein und gebe ihnen konzentrierten Unterricht. Nehme sie mit zu den großen Festivals. Das ist Teil der musikalischen Erziehung, die großen Konzerte auf den großen Festivals die renommiertesten Künstler kennenzulernen. Dazu gehört auch der Gesang und das Spiel anderer Instrumente als nur die Sarod oder Sitar. Man muss die Musik Indiens als Ganzes begreifen. Neben der bereits skizzierten Erwachsenenbildung interessierte mich in unserem Studio-Talk besonders der Aspekt der musikalischen Früherziehung. Dazu nochmals Ranajit Sengupta. As a part of my research work on music therapy under the Ministry of Culture, I had been concentrating on education on music. Especially, I went to different schools for children where I went with my instruments and also other instruments with my friends. And then after performing for these young people, we allowed them to touch the instrument so they have the feeling and they can express, you know, they can express their feelings, their emotions after they touch. Ich bin bereits an eine Vielzahl von Schulen gegangen, mit meinen eigenen Instrumenten und zusammen mit anderen Instrumenten von Musikerfreunden. Nach einer Musikaufführung für diese jungen Menschen erlauben wir ihnen, diese Instrumente zu berühren, ihre eigenen Erfahrungen auf diesen Instrumenten zu machen. Sie entwickeln ein Gefühl für die Musik und können danach ihre eigenen Gefühle, ihre eigenen Emotionen ausdrücken. Ich gebe auch Musikworkshops an Schulen und arbeite mit den Kindern rhythmisch. In dem rhythmischen System der indischen Musik haben wir eine große Vielfalt von Talas. Einige einfache und weniger einfache Rhythmen, wie den 16er Rhythmus, 4x4 Schläge, den 10er Rhythmus. Manchmal auch einen 7,5er oder 8,5er. Sie sind nicht so einfach. Like 4-4, like 16 beats. This is the part, mathematical part of music anyway. So to help their intelligence grow, this part of drumming and reciting drumming in a way, helps a lot for the children, according to the teacher. Die Rhythmik ist der mathematische Teil der Musik. Diese Art der Rhythmikarbeit, das Wiederholen und Einstudieren von Rhythmen, unterstützt die Entwicklung der Intelligenz und hilft den Kindern in Bezug auf den Unterricht. Das bestätigen auch die Lehrer. In einer Vielzahl von Forschungsarbeiten, die auf der ganzen Welt zur musiktherapeutischen Wirkung durchgeführt werden, können wir feststellen, dass das kritische Alter im medizinischen Sinne bei Kindern zwischen 0 und 9 Jahren liegt. Werden sie frühzeitig an die Musik herangeführt, wird ihre Kreativität und die Fähigkeit, sich emotional auszudrücken, gesteigert. Ein sehr wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung, wie man heute weltweit weiß, besonders in den westlichen Ländern, musste ich feststellen, dass die Kinder völlig überfordert sind. Sie sind völlig ausgebucht, den ganzen Tag mit Schule und dann die Hausaufgaben. Zur Entspannung sitzen sie dann vor dem Fernseher oder verbringen die Zeit mit Computerspielen. Würde die Musik aber Bestandteil ihrer Erziehung sein, hätten sie damit mehr Spaß als vor dem Bildschirm. Sie wären aktiv und würden nicht nur passiv zuschauen. Das ist für mich meine ganz persönliche Motivation, international im musikpädagogischen System zu arbeiten. Den Kindern Musik als ein wesentlicher Bestandteil ihrer Erziehung zu vermitteln. Zunächst können wir mit passiver Musiktherapie beginnen. Sie hören zu und die Musik erlaubt ihnen, darauf zu reagieren. Bringt man Kinder in frühen Jahren damit in Kontakt, kann man feststellen, dass sie keine Scheu haben, Fragen zu stellen und ihre eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen. oder sich emotional mitzuteilen, was sie im Moment des Hörens empfinden. Wachsen Kinder heran, wird es schwierig. Es ist der bessere Weg, eine musikalische Erziehung so früh wie möglich zu beginnen. So intelligent question about this music, because this is new for them. But you know, if you expose them in the early age, they are not shy to ask you question, and then they are expressing their attitude, you know, or expressing their emotion, what they felt immediately. When they are more grown up, this is difficult. So it is a better way to give music education earlier, as possible.